Leute kennen. Kein freier Mann. Wollt ihm Glauben schenken. So fällt er den stolzen Baum. Bis die Axtschläge verhalten im leeren Raum. Der Gott, er stand im Kreis der Heiden. Er sah sie weinen.